Engagiert streitete der sowjetische Präsident und KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow bei seinem Aufenthalt in Litauen um die Einheit seiner Partei und letztlich um die Einheit des sowjetischen Imperiums. Er kündigte in Wilna jetzt sogar ein Gesetz an, das die Modalitäten für den Austritt einer Sowjetrepublik aus dem Staatsverband der UdSSR regeln soll. Ob mit einem solchen Gesetz nicht letztlich aber dieser Schritt erschwert statt erleichtert würde, bleibt einstweilen unklar. Zum Stand der Dinge aus Moskau Hermann Krause. Am zweiten Tag seines Besuches in Litauen hält sich Michail Gorbatschow heute in Šiauliai auf, der viertgrößten Stadt der Baltischen Republik. Die 200 Kilometer westlich von der Hauptstadt Vilnius gelegene Region ist militärisches Sperrgebiet. Ausländische Korrespondenten sind zur Berichterstattung nicht zugelassen. Auch in Šiauliai, wo eine florierende Unterhaltungselektronik- und Lebensmittelindustrie angesiedelt ist, sucht Gorbatschow das Gespräch mit Arbeitern, Intellektuellen und der örtlichen Parteiführung. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldet, ist Gorbatschow auf der Kolchose Bridai mit Bauern und leitenden Angestellten zusammengetroffen. Derweil gibt nicht nur in Litauen eine Äußerung des Generalsekretärs der KPdSU Anlass für politische Spekulationen. Michail Gorbatschow hatte gestern bei seinem Gespräch mit Schriftstellern erklärt, der oberste Sowjet arbeite zurzeit einen Mechanismus aus, mit dem der Austritt einer Republik aus der Sowjetunion geregelt werde. Im Fernsehen, in der Nachrichtensendung Vremya, wurde diese Passage seiner Rede nicht wiedergegeben. Ebenfalls ist sie nicht in den Zeitungen zu finden. Das Politbüro-Mitglied Yuri Maslukov wird in der heutigen Izvestia allerdings mit den Worten zitiert: Natürlich haben die Litauer das Recht, selbst über ihren Austritt aus der Sowjetunion zu entscheiden. Allerdings dürfen die Bürger, die nicht austreten wollen, in ihren Rechten nicht geschmälert werden. Sie müssen eine Kompensation erhalten für das zurückgelassene Gut, für die Wohnungen, für die verlorenen Arbeitsstellen. Maslukov, der auch Vorsitzender von Gosplan, der staatlichen Planungsbehörde ist, warnt wie Gorbatschow vor den schwerwiegenden Wirkungen dieses Schrittes. Ein Austritt hätte schwerwiegende Folgen nicht nur für die UdSSR, sondern auch für Litauen, das Waren für 7 Milliarden Rubel einführe, aber nur für 6 Milliarden exportiere. Darum könne der Beschluss nur auf dem Wege einer Volksbefragung gefällt werden. Auch Maslukov bestätigt, dass der oberste Sowjet an einem Gesetz arbeitet, in dem die Ordnung und die Prozedur, wie er sagte, für den Austritt aus der Sowjetunion geregelt werden soll. In Kreisen der nationalen Bewegung Sajudis in Litauen sind die Äußerungen mit Skepsis aufgenommen worden. So wird dahinter nur der Versuch vermutet, die Möglichkeiten des Austrittes, wie in der Verfassung im Artikel 72 vorgegeben, zu verwässern. Außerdem soll Gorbatschow gesagt haben, nach dem neuen Gesetz werden auch die anderen Republiken mitentscheiden können, ob eine Republik die Union verlassen darf. Sollte dies tatsächlich so geplant sein, würde dies die Untermauerung des jetzigen Artikels bedeuten. Während Gorbatschow sich bemüht, die Litauer von ihrem Autonomiekurs abzubringen, wurde im benachbarten Lettland eine wichtige politische Entscheidung gefällt. Der oberste Sowjet in Riga änderte den Artikel 6 der Verfassung, in dem die führende Rolle der Partei festgeschrieben war. Der erste Sekretär der KP Lettlands erklärte, damit seien die politischen Privilegien der KP abgeschafft, die neuen Garantien ermöglichten demnächst demokratische Wahlen. Zudem wird sich in der nördlichsten der drei baltischen Republiken in Estland an diesem Wochenende eine sozialdemokratische Partei gründen. Die Rumänen haben heute an einem Tag der Trauer der Opfer gedacht, die die Revolution gegen die Diktatur des inzwischen hingerichteten Diktators Ceausescu vor 3 Wochen gefordert hatte. Es war aber keineswegs eine stille Trauer, denn am Nachmittag versammelten sich in der Hauptstadt Bukarest viele tausend Menschen zu einer Demonstration, auf der sich der gesamte Unmut der Menschen über die Entwicklung auch unter der neuen Führung zeigte. Der als Staatschef und Vorsitzender der Front zur nationalen Rettung fungierende Ion Iliescu beeilte sich dann auch kurz nach dem Ende der Kundgebung, vor die Fernsehkameras zu gehen und diesen Unmut aufzufangen. Seine wichtigste Ankündigung ab sofort ist die kommunistische Partei verboten. Frage an meinen Kollegen Gábor Kiszely, der von Budapest aus die Entwicklung im Nachbarland Rumänien verfolgt. Was bedeutet das eigentlich praktisch, nachdem Iliescu schon unmittelbar nach dem Umsturz erklärt hatte, die kommunistische Partei habe aufgehört zu existieren? Nun ja, die kommunistische Partei hat in der Tat nicht aufgehört zu existieren, nämlich ihre Funktionäre auf den höchsten, sowohl auf den höchsten als auch auf mittleren und unteren Ebenen haben sich weitgehend der Revolution angeschlossen und haben in den Nationalkomitees weiterhin ihre Posten behalten. Das heißt zwar nicht als Parteimitglieder, doch weiterhin als Mitglieder einer offiziell heute ab heute nicht mehr existierenden Hierarchie, und ihre Einflüsse haben sie natürlich auch inne gehabt. Sie haben Einflüsse inne gehabt und die behalten Sie ja auch, weil Sie zwar aus Parteifunktionen entlassen werden können, aber sich ja immer noch in staatlichen Funktionen befinden. Das ist es gerade, nämlich die Bevölkerung stößt in ihrem Alltag ständig auf die alten Gesichter in den Rathäusern, in den neuen Verwaltungen. Und hinzu kommt auch noch, dass diese Menschen nicht nur die Befugnisse behalten haben, sondern es steht ihnen weiterhin das alte Korruptionsnetz zur Verfügung und sie verlangen vom Alltagsmenschen nach wie vor ein Tributum, um ihnen zur Verfügung zu stehen, um ihre Sachen zu erledigen, und der Alltagsbürger muss nach wie vor Angst vor ihnen haben. Wieso muss er Angst vor ihnen haben? Sind die nach wie vor bewaffnet? Nein, bewaffnet ist lediglich die Securitate, die ja unter diesem Namen auch nicht mehr arbeitet, sondern heißt ganz einfach innere Abwehr und ist dem Militärrat, das heißt der Armee, unterstellt. Aber etwa 80 bis 85% der Securitate-Mitglieder sind frei. Sie laufen frei herum, sie üben ihre Tätigkeit aus, natürlich mit weniger Brutalität. Und jene, die abgeurteilt worden sind, haben nach dem Eindruck der Bevölkerung allzu niedrige Strafen erhalten. Iliescu, der Präsident und Vorsitzende der Front zur Nationalen Rettung, hat auch ein Referendum über die Todesstrafe angekündigt. Sie war ja unmittelbar nach der Hinrichtung des Ehepaars Ceausescu abgeschafft worden. Jetzt soll das Volk über die Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden. Das kann doch eigentlich nicht gut gehen, Herr Kiseli. Nein, das ist eigentlich heute eine Entscheidung gewesen, die die aufgebrachte Stimmung des Volkes beruhigen und beschwichtigen soll. Ob sie aber noch ausführbar wird, das ist eine andere Frage, nämlich diese Sondergerichte, die tagen, die bestehen zum größten Teil ja auch aus Securitate-Mitgliedern. Und da kommt noch ein wichtiger Faktor in der ganzen rumänischen Entwicklung hinzu, dass sich der Militärrat, der ja der Front zur nationalen Rettung untersteht, mittlerweile auch schon mit der Securitate engagiert hat und einen Sonderfrieden geschlossen hat. In dieser Hinsicht hängt also sehr viel vom Verhalten des Militärrates ab. Soweit Gabor Kiseli. Vor 6 Jahren, meine Damen und Herren, schickten Forscher aus 9 Ländern eine amerikanische Raumsonde ins Weltall, die in 57 Experimenten die Wirkungen kosmischer Strahlen auf verschiedene Stoffe und Substanzen erproben sollte. Seit einiger Zeit näherte sich diese Sonde bedrohlich der Erdatmosphäre, drohte darin sogar zu verglühen und musste nun in einer aufwendigen Shuttle-Mission davor bewahrt werden. Die Astronauten der US-Raumfähre Columbia bargen die Sonde heute, wie das geschah, schildert Gunnar Schulz-Burkel. Um 16.16 Uhr meldete Kommandant Daniel Brandenstein, der Job ist getan. Columbia hatte den LDS-Satelliten am Greifarm. Die ganze Operation hatte knapp eine halbe Stunde gedauert. Mit mehr als 30.000 Stundenkilometern waren die Fähre und die Sonde bis auf 10 Meter nebeneinander hergeflogen. Die Wissenschaftsastronautin Bonnie Dunbar hatte dann ganz langsam den 15 Meter langen Greifarm in die Kopplung der Sonde eingeführt. Herr Birke, an der Wall Street gab es heute einen Mini-Crash. Weshalb? Weshalb nun, die Frage ergibt sich von dem Geschehen, das sich heute an den anderen Finanzmärkten abgespielt hat. Ausgelöst wurde die Krise nämlich schon in Tokio, und zwar infolge der Unruhen in Litauen, in der Sowjetunion, und das hat nun die Börsianer verunsichert. Hinzu kamen heute schlechte Nachrichten aus Washington, nämlich zum einen wurde bekannt gegeben, dass der Erzeugerpreisindex im Monat Dezember um 0,7% gestiegen ist. Inflation auf der Erzeugerpreisebene ist damit für das Gesamtjahr 89 mit 4,8% so hoch wie schon seit 8 Jahren nicht mehr. Hinzu kam auch noch, dass die Einzelhandelsumsätze trotz Weihnachtsgeschäftes nur um 0,2% stiegen. All das lässt eben doch auf sehr schwierige ökonomische Zeiten, wenn nicht eine Rezession, schließen. Und das hat natürlich die Börsianer verunsichert. Kurseinbrüche bei allen Papieren quer durch die Bank und ein Abschlag für den Dow Jones von 71,46 Punkten. Und der Dow Jones hat damit die psychologisch wichtige Schwelle von 2700 wieder unterschritten. Er endete die Woche mit 2689,21 bei sehr lebhaftem Umsatz von 186 Millionen Aktien. Schlechte Entwicklung auch bei Bonds. Sie verloren heute etwa beim 30-Jahre-Treasury-Bond um bis zu 2/3 Punkte. Die Rendite für dieses Papier jetzt bei 8,16%. Auch Gold musste heute an Preis einbüßen. Etwa $1 billiger auf $414,70. Die fallen uns jetzt in New York. Silber stieg im Preis geringfügig um 2 Cent auf $5,39. Und der Dollar, der zunächst auch in den Strudel der schlechten Nachrichten geriet und absackte, konnte sich aber zum Devisenhandelsschluss noch etwas erholen. Und er schloss den Tag und die Woche in D-Mark gemessen mit 1,6860. Das ist etwa ein halber Pfennig mehr als gestern. Und damit verabschiede ich mich für heute zurück nach Köln. Burkhard Birke vom Börsengeschehen in New York. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung angelangt, durch die Sie heute Thomas Stein begleitete. Den Schluss bildet wie stets die Presseschau von morgen, zusammengestellt von Volker Just. Zur Entwicklung in der DDR schreibt die Westdeutsche Zeitung Düsseldorf. In Ostberlin wurde eine Regierungskrise abgewendet. Ministerpräsident Hans Modrow wich vor der Drohung der früher so SED-frommen Blockparteien zurück, die Regierung zu verlassen, falls er nicht auf eine Wiederbelebung der verhassten Geheimdienste verzichtet. Eine Neonazi-Kampagne sollte unter dem harmlosen Namen Verfassungsschutz das verdächtige Vorhaben rechtfertigen. Die DDR-Bürger sahen nur die alten Stasi-Wölfe in Schafspelze schlüpfen und ihrem gewohnten Schnüffeldienst nachgehen. Mit Rassenprotesten und Streikdrohungen wurde das Täuschungsmanöver vereitelt. Die Blockparteien nutzten die Gelegenheit, um sich vom Geruch ständiger Ja-Sagerei zu befreien. Sie stellten die Kabinettsfrage. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung heißt es: Ohne erkennbare Skrupel und möglichst in aller Stille wollten Hans Modrow und seine SED-Kollegen den berüchtigten Staatssicherheitsdienst einfach durch zwei Nachfolgeorganisationen ersetzen. Das alte Denken dominierte. Es sollte weitergehen mit Überwachung und Bespitzelung. Nationalistische und antisowjetische Schmierereien kamen da gerade recht. Der Verdacht, dass SED-Dunkelmänner ihre Hand im Spiel hatten, um die Forderungen nach einer Kontrollbehörde anzuheizen, ist sicher nicht abwegig. Dem neuen Protest konnte Modrow nicht standhalten, deshalb lenkte er ein. Aber ob der Verzicht auf ein Verfassungsschutzamt wirklich ausreicht, muss sich erst noch zeigen. Die Aachener Volkszeitung ruft in Erinnerung: Alle noch so dringend gemachten Appelle an die neue Staatsführung schlug die SED in den Wind, immer mit dem Hinweis, der für die jahrelange Bespitzelung gedrillte Polizeiapparat sei seiner halbmilitärischen Funktionen entkleidet und das entsprechende Waffenarsenal vernichtet worden. Was weder Modrow noch seine Genossen in der Partei als gegenstandslos abtun konnten, waren die nach wie vor existenten konspirativen Kader. Wenn Modrow nunmehr die Notbremse zog, kann der Grund allein in der Furcht gelegen haben, er könnte sich nicht einmal mehr bis zum 6. Mai über Wasser halten. Die Rheinische Post in Düsseldorf kommentiert das Streben der Litauer nach Unabhängigkeit und stellt dazu fest: Jeder Unionsrepublik verbleibt das Recht eines freien Austritts aus der UdSSR. So knapp und deutlich umreißt Artikel 72 der sowjetischen Verfassung den Auszug aus dem Standesverband, ohne allerdings die damit verbundenen Prozeduren zu regeln. Gorbatschows Ankündigung hätte die Litauer eigentlich erfreuen müssen, doch sie tat es nicht. Laut Gesetzentwurf müssen zu einem Austrittsgesuch die Zentrale und alle anderen 14 Sowjetrepubliken Ja sagen. Trotz Artikel 72 wird damit ein Austritt in der Praxis unmöglich. Die Neue Westfälische in Bielefeld gibt zu bedenken: Will Gorbatschow die Perestroika doch noch zu einem guten Ende führen, muss er weitere Zugeständnisse machen. Sonst verweigern sich die Menschen endgültig seiner Politik oder die Dogmatiker ergreifen wieder das Ruder. Daher spielt Gorbatschow auf Zeit, kündigt ein neues Föderationsgesetz an, das die Formalitäten für einen Austritt aus der Sowjetunion regeln soll. Die Hürden sollen so hoch gebaut werden, dass ein Ausscheiden aus der UdSSR quasi unmöglich wird. Ob sich die Separatisten davon einschüchtern lassen werden, ist allerdings kaum zu erwarten. In Rumänien hat die regierende Front zur nationalen Rettung die Kommunistische Partei des Landes verboten. Dies teilte der amtierende Staatspräsident Iliescu gestern Abend in einer vom Fernsehen übertragenen Rede mit. Er begründete das KP-Verbot damit, dass diese Partei ein Instrument der Ceausescu-Diktatur gewesen sei. Ferner kündigte Iliescu für den 28. Januar ein Referendum darüber an, ob die von der Regierung nach der Hinrichtung Ceausescus abgeschaffte Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Außerdem soll sich eine Kommission mit Forderungen von Opfern der Ceausescu-Diktatur befassen. Am Nachmittag hatte sich in Bukarest der Nationale Tag der Trauer für die Opfer des Volksaufstandes in einem Protest gegen die Übergangsregierung und die Kommunisten ausgeweitet. Etwa 10.000 Menschen skandierten vor dem Sitz des Rates zur nationalen Rettung Parolen wie »Nieder mit dem Kommunismus«. Gefordert wurde auch die Wiedereinführung der Todesstrafe für Angehörige der ehemaligen Sicherheitspolizei Securitate. Vereinzelt wurde der Rücktritt der regierenden Front zur nationalen Rettung verlangt. Die Kommunisten in der Tschechoslowakei wollen noch in diesem Monat ihre Mehrheit im Prager Parlament aufgeben. Ein KP-Sprecher bestätigte, dass etwa 100 Abgeordnete bis zum 31. Januar auf ihren Sitz verzichten werden. Sie sollen in der Mehrheit durch Vertreter des tschechischen Bürgerforums sowie der slowakischen Oppositionsgruppe Öffentlichkeit gegen die Gewalt ersetzt werden. Dadurch werde die politische Situation des Landes besser widergespiegelt, hieß es. Die gesetzliche Grundlage für diese Umbesetzung im Parlament soll am 23. Januar bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern der tschechoslowakischen Bundesversammlung geschaffen werden. In Albanien sind nach einer Meldung der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug sehr strenge Sicherheitsbestimmungen verfügt worden, die praktisch einem Ausnahmezustand gleichkommen. Damit wolle die Regierung offenbar dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung begegnen, berichtete Tanjug. Ein jugoslawischer Fernsehkorrespondent teilte mit, auf albanischem Gebiet an der Grenze zur Provinz Kosovo seien häufig Schüsse zu hören gewesen. Albanische Diplomaten dementierten die Meldungen und erklärten, es herrsche Ruhe im Land. DDR-Ministerpräsident Modrow hat sein Angebot an die Opposition präzisiert, sich an der Regierung zu beteiligen. Es sei denkbar, dass sie im Stellvertreterbereich von Ministerien Mitverantwortung übernehme, sagte Modrow am Abend in einem ZDF-Interview. Er nannte in diesem Zusammenhang die Ressorts für Umweltschutz und Gesundheit. Mitverantwortung bedeute aber auch Mitentscheidung, betonte der Ostberliner Regierungschef. In der DDR hat sich der dringende Verdacht der Wahlfälschung bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr bislang in 7 Fällen bestätigt. Wie die Nachrichtenagentur ADN am Abend weiter meldete, überprüft die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Kriminalpolizei gegenwärtig 104 Anzeigen. Dabei würden auch solche Hinweise nachgegangen, die unmittelbar nach der Wahl eingegangen und damals nicht geprüft worden seien. Zur Erklärung der Vorwürfe war im Dezember vergangenen Jahres bei der Generalstaatsanwaltschaft der DDR eine Arbeitsgruppe gebildet worden. Während er noch in Litauen durch die Lande reist, kommen aus Aserbaidschan Tartaren-Nachrichten. Dort soll eine Volksfront revoltiert und in der Industriestadt Lenkoran die örtliche Parteiführung abgesetzt und die Macht übernommen haben. Das berichtet die sowjetische Regierungszeitung Izvestia. In zahlreichen Städten der sowjetischen Kaukasusrepublik sei es zu Massenkundgebungen gekommen. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hätten Demonstranten den Rücktritt der Regierung gefordert. In Lenkoran selbst seien der örtliche Rundfunksender und mehrere Regierungsgebäude besetzt worden. Wegen der bedrohlichen Lage sind heute sogar Offiziere von zusätzlichen Truppenteilen zur Sondierung der Lage nach Aserbaidschan geflogen. Derweil versucht Gorbatschow persönlich, die Litauer zu besänftigen, die ebenfalls immer lauter nach Unabhängigkeit verlangen. Hören Sie dazu Eduard Neumeier. Michail Gorbatschow hat während seines Aufenthaltes in Litauen den Schleier über seine Pläne einer künftigen Sowjetunion um ein weniges gelüftet. Aus ihr soll eine wirkliche Föderation werden, eine Erneuerung der Föderation, die sie bis jetzt nur dem Namen nach ist. Und, was fast einer Sensation gleichkommt, er hat sogar erklärt, es sei bereits veranlasst, einen Mechanismus vorzubereiten, der den Austritt aus der UdSSR ermöglichen soll. Er sagte dies vor intellektuellen Litauens. Während allerdings in dem von der Pravda heute breit auf der ersten Seite ausgewalzten Bericht über Gorbatschows Gespräche mit Bürgern Vilnas der Staatschef als einer erscheint, der die äußere Gestalt der Sowjetunion unangetastet lassen will, hat der Leiter des staatlichen Planungsamtes, Juri Masljukow, in einem Gespräch mit der Izvestia Gorbatschows aufregende Mitteilung noch präzisiert. Masljukow, dessen Amt als Chef von Gosplan an sich schon vom Gewicht eines Regierungschefs ist, bekommt durch seine Zugehörigkeit zum Politbüro sogar den Rang höchster Autorität. Nach seinen Aussagen ist es das selbstverständliche Recht der Litauer, selbst über einen Austritt aus der Sowjetunion zu verfügen. Für uns, so Masljukow, war dies bisher nur eine rein theoretische Angelegenheit. In der Welt gäbe es freilich solche Beispiele. Die Position der sowjetischen Führung sei, dass der Austritt aus der UdSSR möglich sei, doch dürften die Interessen der Bürger, die mit einem Austritt nicht einverstanden seien, nicht geschmälert werden. Sie müssten eine Kompensation für Güter erhalten, die sie zurücklassen, müssten Wohnung und Arbeit bekommen. Das Politbüromitglied meinte zwar, es sei schwer, sich vorzustellen, dass kollektive Vernunft einer Nation sich zu einem solchen Schritt entschließen könne. Deshalb sei auch eine gründlich vorbereitete Volksbefragung unerlässlich, um die nicht nur für die Austrittswilligen, sondern auch für die übrige Sowjetunion schwerwiegenden Folgen klarzumachen. Dezent, aber unüberhörbar, verwies Masljukow auf das litauische Defizit im Warenaustausch mit der Sowjetunion. 1 Milliarde Rubel mache das jährlich aus und es werde bei den neuen Preisen noch weiter wachsen. Für das in Vorbereitung befindliche Gesetz ist eine Verfassungsänderung nicht nötig. Denn in der sowjetischen Verfassung, Artikel 72, heißt es wörtlich: Jede Unionsrepublik bleibt das Recht auf freien Austritt aus der UdSSR gewahrt. Dieser Text, so schon in der ersten und später auch stalinistischen Verfassung der UdSSR, wie im noch geltenden neuen Verfassungstext aus der Mitte der 70er Jahre, hatte bislang keine praktische Bedeutung. So hat es noch bis zu den Ereignissen in Nagorno-Karabach auch Gorbatschow verstanden. Damals sagte er schroff, vieles sei möglich, aber ein Austritt aus der UdSSR komme nicht in Frage. Die Rumänen haben die erste Phase ihrer Revolution hinter sich. Sie hat viel Blut gekostet. Im Gedenken an die Opfer der Revolution wurde heute ein nationaler Trauertag begangen. Aus Bukarest berichtet Ulrich Enke. Die notdürftig aus Sperrholz zusammengebastelten Kreuze, die auf den Bürgersteigen der Hauptstadt Bukarest an die Revolutionstoten erinnern, sind von der Last des Schnees schon ramponiert worden. Die, meist zusammen mit einem kleinen Heiligenbild niedergelegten Blumen, sind verwelkt. Gleichwohl ist aber keinesfalls auch die Erinnerung an jene verblasst, die hier in den Tagen vor Weihnachten im Kugelhagel der Geheimdienstleute von der Securitate gestorben sind. Immer noch stehen die Menschen in stiller Trauer vor den Holzkreuzen, zünden Passanten im Vorübergehen schnell eine Kerze an. Es waren vorwiegend Jugendliche, die hier ihre Freiheitsliebe mit dem Leben bezahlt haben, Studenten, aber auch viele Schüler, die sich gegen den Terror der Diktatur aufgelehnt haben. Wie viele Opfer der Umsturz in Rumänien gekostet hat, weiß auch heute noch niemand genau. Lange Zeit geisterte die Schreckenszahl von 60.000 durch die Weltpresse, eine Fantasiezahl, die mit der dennoch grausigen Realität dieser Revolution nichts zu tun hat. Inzwischen hat die neue Führung in Bukarest die Zahlen beträchtlich nach unten korrigiert. Rund 10.000 Opfer hat es danach gegeben. Die amerikanische Botschaft schätzt aufgrund eigener Ermittlungen die Gesamtzahl der Revolutionsopfer im ganzen Land auf 6.000 bis 7.000, was einigermaßen realistisch sein dürfte. Grausig genug ist es ohnehin, weil jeder Tote ein Toter zu viel ist. Aber wenn man durch die Krankenhäuser der Hauptstadt geht, dort mit den Ärzten und einigen der mit Schussverletzungen eingelieferten Patienten spricht und wenn man die Friedhöfe besucht, gewinnt man den Eindruck, dass die Regierung bei ihren Zahlenangaben tatsächlich zu hoch greift. Vermutlich will man aus politischen Gründen den menschlichen Preis, den man für den Sturz Ceausescus bezahlt hat, möglichst hoch darstellen. Keinerlei Zahlenangaben macht die Regierung dagegen bisher zu den verhafteten Geheimdienstmännern, die bis zum bitteren Ende mit dem Gewehr in der Hand zu ihrem obersten Dienstherrn gehalten haben und gegen die jetzt Gerichtsverfahren vorbereitet werden. Einige hundert dürften es insgesamt sein. Rund 100 Securitate-Mitglieder, so wird geschätzt, befinden sich noch auf der Flucht. Allerdings unbewaffnet und auch unorganisiert. Nach Washington. Der amerikanische Verteidigungsminister Cheney hat neue Zahlen zu seinem Wehretat vorgelegt. Milliarden Dollar sollen eingespart werden. Wo und wie, das sagt uns jetzt Joachim Lenz. 2,3 Milliarden Dollar im nächsten Jahr und 39 Milliarden Dollar binnen 5 Jahren will Pentagon-Chef Cheney einsparen. Eine verbesserte und gestraffte Struktur in der Pentagon-Verwaltung, insbesondere im Beschaffungswesen, soll im Wesentlichen dieses ehrgeizige Sparziel erreichen helfen. 16.000 Stellen in der Verwaltung werden nicht mehr besetzt. Wenn ihre derzeitigen Inhaber in den Ruhestand treten, bleiben je 8.000 zivile und militärische Beamtenschreibtische leer, schon 1991. Innerhalb des vorgesehenen 5-Jahres-Zeitraums sollen daraus 42.000 unbesetzte Schreibtische werden. Vor allem durch eine Vereinfachung der bürokratischen Vorschriften sollen diese Stellen überflüssig werden. Cheney nannte als Beispiel, dass schon bei der Beschaffung eines Früchtekuchens die Vorschriften eines 20-seitigen Pentagon-Kompendiums zu befolgen seien. Das Früchtekuchen-Kompendium soll gestrafft, vielleicht gar gestrichen werden. Denn, so Cheney, jeder Dollar, den wir durch vereinfachte Verwaltung sparen, ist ein Dollar, der bei der Struktur, Einsatzbereitschaft und Lebensqualität der US-Streitkräfte nicht eingespart zu werden braucht. Wie im Einzelnen das zeit- und kostenaufwendige Pentagon-Beschaffungswesen gestrafft werden soll, welche Planstellen nicht neu besetzt werden, das ließ Pentagon-Chef Cheney offen. Seit Jahrzehnten scheitern die Administratoren dieser Mammutbehörde regelmäßig bei ihren Versuchen, deren verschlungene und wuchernde Prozeduren zu straffen. An die 60 Milliarden der 300 Milliarden Dollar des US-Verteidigungshaushalts werden im laufenden Haushaltsjahr vom Beschaffungsapparat konsumiert. 580.000 zivile und militärische Bedienste beziehen ihr Gehalt ausschließlich für Aufgaben in der Beschaffung. In den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit beweist seit Jahren eine nicht enden wollende Kette von Skandalen die Ineffizienz und auch die weithin schleichende Korruption im Beschaffungsapparat des Pentagon, einer Behörde, von der aus eine verlockende, sprichwörtliche Drehtür in hochdotierte Jobs in der US-Rüstungsindustrie besteht. Ende vergangenen Jahres hatte Pentagon-Chef Cheney von Einsparungen von insgesamt 180 Milliarden Dollar während der kommenden 5 Jahre gesprochen, bedingt durch amerikanische Haushaltszwänge, gestattet aufgrund einer veränderten Bedrohungslage in der Welt. Ein gutes Fünftel dieser Einsparungen soll nun offenbar durch Schnitte ins Fettgewebe der Pentagon-Verwaltung erfolgen. In gut 2 Wochen wird Cheney im US-Haushaltsplan darlegen müssen, woher die restlichen 140 Milliarden an Einsparungen kommen sollen. Zurück nach Deutschland. In Bonn zogen die Grünen heute auf einer Pressekonferenz Bilanz. 10 Jahre galt es, Revue passieren zu lassen. Am 12. Januar 1980 war die Partei mit viel offenen Worten aus der Taufe gehoben worden. Offene Worte gab es auch heute vor der Presse. Hören Sie aus Bonn Alfred Schröder. Auf diese Geburtstagspressekonferenz wollten die Grünen eigentlich der Presse eine Bilanz ihres 10-jährigen Bestehens vorstellen und einen Ausblick. Das taten sie auch, die Vorstandssprecher Riege bot aber auch ein Spiegelbild ihrer Partei. Nachdem Ralf Füchs ein überaus positives Bild der Parteiarbeit aufzeichnete, verwickelten sich die beiden Damen des Sprechertrios in einen handfesten Krach. Mitsprecherin Verena Krieger hatte ihren Parteifreunden Anpassung an bürgerliche Strukturen und Abweichen von ehemaligen grundlegenden Zielen vorgeworfen. Die dem fundamentalistischen Flügel zugerechnete, musste vor den Augen und Ohren der Journalisten ein Donnerwetter über sich. Ihr Ruth Hammerbacher vorwarf, sie betreibe Schwarzmalerei. Sie habe die Partei nicht repräsentiert, sondern beschimpft. Wer in einer solch düsteren Weise die Zukunft der Grünen beschreibe, so die Anhängerin der Realos, müsse zwangsläufig die Konsequenz ziehen und zurücktreten. In ihrer zornigen Erwiderung bezeichnete Frau Krieger diese Aufforderung als ziemlich absurd. Sie allein habe über ihre Weiterarbeit zu entscheiden, niemand sonst. Bundesvorstandssprecher Füchs, zwischen seinen streitbaren Kolleginnen platziert, sah die Grünen zwar von Müdigkeit und Erschöpfung geplagt, die Partei, so sagte er, sei jedoch allen Unkenrufen zum Trotz das erfolgreichste politische Projekt in der Nachkriegszeit. Wir haben die Politik verändert. Wir haben das Denken in der Bundesrepublik verändert. Grüne Warnungen, Ideen und Forderungen, die vor 10 Jahren noch von den Autoritäten in Politik und Wissenschaft belächelt wurden, sind heute ins Zentrum des gesellschaftlichen Bewusstseins und der politischen Auseinandersetzung gedrungen. 10 Jahre Grüne, das heißt auch 10 Jahre Frischzellenkur und Ideenspende für das politische Leben in der Bundesrepublik, von alternativen Technologien bis zum ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, von der Trennung von Amt und Mandat bis zur Quotierung. Im Reizklima dieser Geburtstagspressekonferenz löste Füchs dann einen zusätzlichen Konflikt aus, als er eine Fraktionsgruppierung um den Abgeordneten Eckhard Stratmann als Kiffhäuserflügel der Grünen bezeichnete und damit auf die nationale Tendenz dieser Gruppe anspielte. Stratmann hatte ebenfalls aus Anlass des Parteijubiläums eine eigene Pressekonferenz angekündigt. Vor Journalisten hatte er sich für die Einheit Deutschlands ausgesprochen. In einem Prozess deutsch-deutscher Annäherung durch vertragliche Vereinbarungen und den Aufbau konföderativer Strukturen solle ein freiheitlicher Bundesstaat die längerfristige Perspektive sein, sagte Stratmann. Er schlug im Namen der von ihm repräsentierten Gruppe vor, Bundestag und Volkskammer sollten noch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Sitzung zusammentreten und in getrennten Abstimmungen die Anerkennung der polnischen Westgrenze beschließen. Für den Vorschlag gäbe es bereits Zustimmung aus Oppositionsgruppen in der DDR. Mit einem nationalen Trauertag haben heute die Rumänen der Opfer der Dezemberrevolution gedacht. Annähernd 10.000 sind bei dem Volksaufstand gegen den kommunistischen Diktator Ceausescu ums Leben gekommen. Den Staatstrauertag nimmt auch die orthodoxe Kirche zum Anlass, um Selbstkritik zu üben, weil viele ihrer Vertreter dem Diktator Ceausescu blind gehorcht hatten. Dazu Johannes Kotzke. Die rumänische Hauptstadt Bukarest verwandelte sich in ein Meer von Kerzen. Alle öffentlichen Gebäude haben die blau-gelb-roten Nationalfahnen auf Halbmast gesetzt. In den Kirchen des Landes finden Gedenkgottesdienste statt. Rumänien trauert um die Toten der Revolution. Der rumänische Rundfunk hat seit dem frühen Morgen sein Programm umgestellt und sendet getragene Musik. In den Zeitungen werden die Opfer mit ausführlichen Darstellungen und Bildern der Gräueltaten gewürdigt, die das diktatorische Regime begangen hat. Alle Religionsgemeinschaften haben ihre Gläubigen zu Trauergottesdiensten aufgerufen. Das Oberhaupt der größten Glaubensgemeinschaft im Land, der Patriarch der rumänisch-orthodoxen Kirche, Theoktist, verband die Nationaltrauer mit einer Selbstkritik. Er distanzierte sich nachträglich von Ergebenheitsadressen, die von allen Kirchenleitungen, dem Regime und dem Diktator Ceausescu gewidmet worden waren. Der Patriarch rechtfertigte sein Verhalten mit dem starken diktatorischen Druck von oben. So habe Ceausescu persönlich verlangt, dass in allen kirchlichen Publikationen sein Foto abgedruckt sein müsse. Angeblich soll der Diktator über den Druck einer Bibel zutiefst erbost gewesen sein, weil sich darin kein Bild von ihm wiederfand. In den Gemeinden selbst ebenso wie unter den Pfarrern war das Verhalten der Kirchenführungen aller Glaubensgemeinschaften in Rumänien während der Diktatur heftig kritisiert worden. Einzelne Bischöfe sollen direkt mit dem gefürchteten Geheimdienst Securitate zusammengearbeitet haben. Anlässlich der Nationaltrauer wurden die Städte Bukarest und Timișoara als die beiden Zentren des Aufstandes und der Kämpfe mit dem Ehrentitel einer Heldenstadt ausgezeichnet. Parallel zu der landesweiten Trauer rief die Zeitung Romania Libera alle verbliebenen Mitglieder der Kommunistischen Partei auf, ihre Parteiausweise an jenen Plätzen öffentlich zu verbrennen, an denen die Demonstranten von Ceausescu-treuen Einheiten erschossen worden waren. An denselben Stellen wurden auch zum Gedenken an die Opfer zahlreiche Kerzen entzündet. Derweil melden sich immer mehr kritische Stimmen zu Wort, die darüber klagen, dass vor allem in der Provinz die Kommunisten sich wieder die Macht erschleichen. So verlangte der Jugendverband in Constanța, einer rumänischen Stadt am Schwarzen Meer, dass unter den ehemaligen Kommunisten eine Säuberungsaktion durchgeführt werden müsse. Zu viele von ihnen befinden sich in den örtlichen Zweigstellen der Front zur nationalen Rettung. Auch zahlreiche Milizangehörige, so heißt es, die systemtreu die Diktatur verteidigt hätten, würden sich nun als sogenannte Reformkräfte die Macht in den provisorischen Verwaltungen wieder aneignen. Bundesaußenminister Genscher wird am Montag nach Bukarest reisen. Er ist aber nicht der erste westliche Außenminister, der nach dem Sturz Ceausescus nach Rumänien kommt. Schneller als er war Frankreichs Außenminister Dumas, der 2 Tage in Rumänien war. Aus Paris dazu Gerhard Irmler. Endlich können die Rumänen Sartres Kritik der dialektischen Vernunft lesen. Dieses Werk war Teil eines 500 Kilogramm schweren Pakets, das der französische Außenminister Roland Dumas der Nationalbibliothek in Bukarest als Gastgeschenk mitbrachte. Das Bücherpaket des französischen Außenministers war streng ausgewogen. Raymond Aron und Balzac, politisches und belletristisches bunt gemischt. Bücher, bedankte sich der neue rumänische Kulturminister artig, seien genauso wichtig wie Brot. Doch Brot dürfte für die Rumänen vielleicht doch etwas wichtiger sein als geistige Nahrung. Dafür hatte der Schöngeist Dumas aber schließlich den französischen Agrarminister Henri Nallet mitgebracht. Roland Dumas ist der erste westliche Außenminister, der das freie Rumänien, wie er sich ausdrückte, besuchte. Eine Geste, die von den Rumänen nicht nur anerkannt, sondern fast dankbar entgegengenommen wurde. Schließlich gilt Rumänien, trotz Ceausescu, als das frankophonste Land Europas. Die neuen rumänischen Führer sprechen in ihrer überwiegenden Mehrheit Französisch. Der rumänische Ministerpräsident hat in Toulouse studiert. Französisch ist nach wie vor die erste Fremdsprache und es gab Zeiten, da lernten sogar 60% der Rumänen Französisch. Für die geistige Elite des Landes war und ist Paris die Kulturhauptstadt der Welt. Umgekehrt gab es wohl kein westliches Land, in dem die Menschen derart Anteil nahmen am Schicksal der Rumänen. Die Franzosen überschütteten sie nach dem Sturz Ceausescus geradezu mit Hilfsgütern und Nahrungsmitteln. Ein Überschwang, der sich nicht immer nach den dringendsten Bedürfnissen richtete. Kritische Kommentatoren unterstellten deshalb so manchem französischen Politiker oder Staatssekretär, profilsüchtig zu sein, was Rumänien angeht, eine Kritik, die zwar überzogen erscheint, aber nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Mittlerweile haben die französischen Politiker jedoch eingesehen, dass guter Wille nicht allein genügt. Nunmehr sollen die Hilfsmaßnahmen besser koordiniert werden. Französische Experten wollen vor Ort prüfen, was in Rumänien am dringendsten gebraucht wird. Der französische Agrarminister Henri Nallet reiste mit einer langen Liste nach Hause. Frankreich will jetzt verstärkt Milch, Mehl, Reis, Zucker, Babynahrung sowie Schweine- und Hühnerfleisch nach Rumänien liefern. Um die Rumänen ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, seien 700 Millionen Francs notwendig, umgerechnet 220 Millionen Mark heißt es dazu. Französische Politiker haben sich in Bukarest in den vergangenen zwei Wochen förmlich die Klinke in die Hand gedrückt. Bernard Kouchner, verantwortlich für humanitäre Angelegenheiten, Laurent Fabius, der Präsident der französischen Nationalversammlung, Georgina Dufoy, die Vorsitzende des französischen Roten Kreuzes, die Staatssekretärin für Familienangelegenheiten, die rumänische Adoptivkinder nach Paris holte und schließlich der französische Außenminister Roland Dumas zusammen mit dem Agrarminister Henri Nallet. Mit dem Besuch des französischen Außenministers wurden die alten und engen Beziehungen zwischen Frankreich und Rumänien wieder aufgenommen, die in der Endphase des Diktators Ceausescu an einem toten Punkt angekommen waren. Der französische Staatspräsident François Mitterrand hatte sich trotz mehrfacher Einladungen stets geweigert, nach Bukarest zum Staatsbesuch zu gehen. Andere waren da weniger schamhaft, so verbrachte der Generalsekretär der französischen Kommunisten, Georges Marchais, seine Ferien gerne am Schwarzen Meer, was ihm in seiner Partei jetzt den Vorwurf einbrachte, bei einem Henker zu Gast gewesen zu sein. Bürgerliche Politiker wiederum schwiegen zu den Menschenrechtsverletzungen des Ceausescu-Regimes, das über Jahre hinweg, vor allem in den späten 60er und frühen 70er Jahren, zum Hätschelkind der französischen Außenpolitik avancierte. Gleich beginnen. Kreml-Chef Gorbatschow gab die Devise für seinen dreitägigen Besuch in der Ostseerepublik Litauen aus. Lasst uns reden, reden, reden, damit wir uns verstehen, meinte er kurz nach der Ankunft bei seinem ersten Bad in der Menge. Die Menschen, die sich zu Tausenden auf den Straßen von Vilnius eingefunden hatten, um Gorbatschow zu begrüßen, verloren bei seinem Anblick die Zurückhaltung. Sie bejubelten den Gast aus Moskau zwar nicht, begrüßten ihn aber herzlich mit Gorbatschow-Rufen. Doch wenig später ließen die Passanten Gorbatschow fühlen, dass er sich in Litauen auf rutschigem Parkett bewegt. Bis jetzt sind alle Versuche, die Litauer im Verbund der Sowjetunion zu halten und die litauische kommunistische Partei in die KPDSU wieder zu integrieren, gescheitert. Massendemonstrationen von der mächtigen, für die Unabhängigkeit Litauens eintretenden Volksfront Sajudis organisiert, an denen Hunderttausende teilnahmen, haben das den Kreml-Führern vor Ort in Litauen nachhaltig bewiesen. Gorbatschow trug diesen Tendenzen Rechnung. Bei einem Treffen mit Intellektuellen in Vilnius kündigte er ein Gesetz des obersten Sowjet an, das Modalitäten für den Austritt der Republiken aus der Sowjetunion vorsieht. In der geltenden Sowjetverfassung garantiert Artikel 72 das Austrittsrecht. In der Vergangenheit hatte sich Gorbatschow wiederholt und scharf gegen diese Möglichkeit geäußert und sie als Separatismus streng verurteilt. Deswegen ist das jetzt von ihm angekündigte Austrittsgesetz so revolutionär sicher nicht. Es dürfte eher ein Mittel für die Zentrale sein, um Zeit zu gewinnen. Denn eine erfolgreiche Perestroika, das machte Gorbatschow in Litauen immer wieder deutlich, könne nur unter Beteiligung aller erreicht werden. Und die angestrebte neue Föderation soll für alle Republiken attraktiv sein. Dennoch, weil man, so ein Litauer zu Gorbatschow, müde ist zu warten und nicht leben kann, wenn die Sowjetunion selbst sich nicht verändert, gibt es Austrittswünsche auch in Lettland und Estland, wo die Parlamente inzwischen, wie auch in Litauen, die führende Rolle der kommunistischen Partei aus der Verfassung gestrichen haben. Und es gibt sie in Georgien, wo seit Tagen in der Hauptstadt Tiflis der Verkehr ruht, weil Nationalisten der Forderung nach Unabhängigkeit von Moskau Nachdruck verleihen wollen. Die Moldau-Republik sieht sich aus ethnischen Gründen in wachsendem Maße als eher zu Rumänien, denn zur Sowjetunion gehörend. Durch die Öffnung der gemeinsamen Grenze mit Rumänien für Besucher wurde erst einmal die Lage dort entspannt. Im Kaukasus herrscht zwischen Armenien und Aserbaidschan wegen des Zankapfels Bergkarabach ein allabendlich vom Staatsfernsehen dokumentierter blutiger Bürgerkrieg. Da der Kreml zu hilflos ist, diesen seit fast zwei Jahren geschürten Konflikt zu lösen, versuchten es die betroffenen Republiken im Alleingang. Weil ihre Parlamentsbeschlüsse zur Neuordnung der Verwaltung und Wirtschaft von Karabach im Gegensatz zur Zentralverfassung standen, wurden sie vom Präsidium des Obersten Sowjet, dessen Vorsitzender Gorbatschow ist, schnell für ungültig erklärt. Zu den vielen Sackgassen, in die sich die Gorbatschowsche Vogelstrauß-Politik des Augenverschließens und Hinhaltens im Inneren manövriert hat, drohen jetzt neue hinzuzukommen. Es geht um die Sowjetdeutschen, die Krimtataren und die Türken-Mescheten. um nationale Minderheiten, die von Stalin durch Zwangsumsiedlung und Autonomieverlust unterdrückt, von seinen Nachfolgern nur zum Teil rehabilitiert wurden und die Gorbatschow nun mit hoffnungsvollen Versprechungen hinhält. Die Deutschen, Tataren und Türken haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsam für ihr Recht zu kämpfen. Die augenscheinliche Schwäche Moskaus, Probleme zu lösen, wird auch vor Ort ausgenutzt. Am 9. Dezember etwa gab es in der Stadt Marx im Gebiet Saratow an der Wolga eine von Partei- und Verwaltungsorganen organisierte Massenkundgebung mit antideutschen Losungen wie »Wollt ihr, dass die Deutschen unsere Chefs werden?« Die antideutsche Kampagne an der Wolga muss aber sicher auch gesehen werden im Rahmen der allgemeinen sozialen Krise in der Sowjetunion. Um sich den Alltag erträglich zu machen, kämpft heute jeder gegen jeden. Und jeder, der dem anderen dabei die bescheidenen Pfründe streitig macht, ist ein Feind. Halbe Schritte, fehlende Erklärungen und nebulöse Beschlüsse haben auch im Verhältnis der Russen zu den Krim-Tataren zu Verunsicherung, Spannungen und Feindseligkeiten geführt. Dieses Mal auf der Krim. Die Krim-Tataren sind in einer misslicheren Lage als die Sowjetdeutschen. Sie können nicht in die Heimat ihrer Vorväter emigrieren. Der Exodus der Deutschen aus der Sowjetunion berührt den Kreml menschlich nicht, wohl aber wirtschaftlich. Die staatliche Planbehörde Gosplan errechnete, dass der Wirtschaftsschaden der deutschen Emigration jährlich 200 Millionen Rubel als Minimum ausmacht. Eine autonome Wolga-Republik würde den Emigrantenstrom wohl ausdünnen und viele Auswanderer zur Rückkehr bewegen. Doch man kann nicht dem einen recht machen, was dem anderen billig sein ist. Gorbatschows Spruch, den er noch im Oktober zu seinem damaligen Verbündeten Erich Honecker gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, gilt allemal auch für die Sowjetunion. Und damit gebe ich zurück nach Baden-Baden. Vielen Dank, Frau Siegel. Außer Elfi Siegel in Moskau, direkt begrüße ich noch in Wien Johannes Krotzki, ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau, in Bonn den sowjetischen Journalisten Nikita Scholko von der Wochenzeitschrift Neue Zeit und in Köln Dr. Uwe Halbach vom Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und internationale Studien in Köln. Frau Siegel, ich habe aber vorab noch eine Frage an Sie. Die letzte Nachricht heute kommt aus Aserbaidschan. Da wird von einer regelrechten Revolte gesprochen, davon, dass in Baku der Rücktritt der Regierung von Demonstranten gefordert wird. Hat sich die Lage in Aserbaidschan in den letzten Tagen wirklich so extrem zugespitzt? Nun ja, die Lage war schon zugespitzt, doch seit einiger Zeit. Es gab jetzt neue Beschlüsse zu Bergkarabach. Es ist ja schon längere Zeit so, dass alles das, was in Baku beschlossen wird zu Karabach, in Armenien abgelehnt wird. Und es gibt dann dort einen Gegenbeschluss, etwa über die Bewirtschaftung der Region oder die Verwaltung dieser Region, die ja zu Aserbaidschan gehört, die aber Armenien einfordert, weil die Mehrheit der Bevölkerung dort aus Armeniern besteht. Moskau hat inzwischen gesagt, diese jeweiligen Beschlüsse seien überhaupt nicht gültig und widersprechen der Sowjetverfassung. Nun, es hat sich in den letzten Tagen sozusagen zugespitzt. Und jetzt ist eingetreten, dass in gewissen Gebieten in Aserbaidschan eben die Polizei und auch die Partei völlig entmachtet worden ist. Radiostationen wurden besetzt und die Volksfront, also zum Teil radikale Nationalisten, haben die Regie übernommen. Es gibt wohl neue gesellschaftliche Komitees, die die Ordnung herstellen sollen. Also ein totales Chaos und man weiß nicht, wie man das Problem überhaupt noch lösen soll. Herr Scholkwa, Gorbatschow muss aufpassen, dass er selber nicht bestraft wird, hat Elfi Siegel gesagt. Es wird ihm immer wieder vorgeworfen, dass er in der Nationalitätenfrage zu konservativ sei oder die Augen ganz zumacht. Sehen Sie das auch so? Nein, Frau Strübel, ich sehe das etwas anders. Ich sehe sein Problem darin, dass er genauso wie dem, im Satz mit dem zu spät kommen und dem straft das Leben, auch in der Nationalitätenfrage etwas zu spät an die Sache gegangen ist. Vielleicht hat er nicht, überhaupt die Moskauer Führung nicht gleich, die Probleme erkannt, die aus der Nationalitätenproblematik so akut geworden sind. Die Entscheidungen, die erst Ende voriges Jahr auf dem Kongress der Volksdeputierten in Bezug auf die wirtschaftliche Selbstständigkeit der baltischen Republiken verabschiedet wurden, sollten meiner Ansicht nach viel früher gemacht werden, und zwar etwa so gegen 1987, als man schon eigentlich die Probleme sehen konnte. Herr Krotzki, was geschieht denn da im Moment in der UdSSR? Mal ganz überspitzt ausgedrückt, ist das Ganze nur ein Fall von Nationalisten und Extremisten, die die liberale Politik Gorbatschows ausnützen? Nein, ich glaube, es entsteht im Moment ein furchtbar schreckliches historisches Missverständnis zwischen dem Anspruch, den die Zentrale...